Einige Bereiche des Glaubens wir verstehen sollen. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut qu'on comprenne. Faith in Christ. Habe Glaube an Christus. Je dois avoir la foi en Jésus Christ. And walk in Him. Und wandle in ihm. Et marche en lui. What kind of faith? Gottes Glauben. La foi de Dieu. And not the natural faith. Und nicht dem natürlichen Glauben. Et pas la foi naturelle. What kind of faith is based on the finished work of Christ? Denn Gottes Glauben basiert auf dem fertigen Werk von Jesus Christus. Parce que la foi divine est basée sur l'accomplissement de Jésus Christ. It's not based on Moses, but on Christ. Es basiert nicht auf Moses, sondern auf Christus. Et ce n'est pas basé sur Moïse, mais sur Jésus Christ. Through Moses, you can never get to heaven. Durch Mose kannst du niemals in den Himmel kommen. À travers de Moïse, tu peux jamais aller aux cieux. It's only through Christ alone. Nur durch Christus allein. C'est seulement à travers de Jésus Christ. Amen. Through Mary, you can never get to heaven. Durch Maria kannst du niemals in den Himmel kommen. À travers de Marie, tu peux jamais aller aux cieux. You go to hell. Dann wirst du in die Hölle gehen. Tu vas aller en enfer. Amen. Amen. It's only through Christ alone you make heaven. Nur durch Christus allein kommst du in den Himmel. Seulement à travers du Christ, tu peux aller aux cieux. Amen. Amen. We walk by God kind of faith. Wir wandeln nach Gottes Glauben. Et tu marches à travers la foi de Jésus Christ. Amen. Amen. No, invite the Holy Spirit always. Lade den Heiligen Geist immer ein. Invite toujours le Saint-Esprit. Your walk, your studies. In deiner Arbeit, in deinem Studium. Dans tes études, au travail. You're going out, you're coming in. In dein Ein- und Ausgehen. Quand tu sors et puis tu rentres à la maison. Let everything be led by the Holy Spirit. Lass zu, dass alles geleitet ist durch den Heiligen Geist. Permet que tout soit basé ou bien guidé par le Saint-Esprit. Allow your mind to be full of the Holy Spirit. Lass zu, dass deine Gedanken voll sind vom Heiligen Geist. Et permet que tes pensées soient remplies du Saint-Esprit. Be conscious of Him. Sei dir ihm bewusst. Et sois conscient de lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What kind of faith? Gottes Glauben. La foi de Dieu. Amen. Your qualification is Christ. Das ist die Qualifikation Christus. La qualification doit être Jésus Christ. It means it's Christ that qualifies you. Das heißt, Christus ist derjenige, der dich qualifiziert. Das signifie que c'est le Christ qui te qualifie. The natural faith. Der natürliche Glauben. La foi naturelle. You qualify you. Da qualifizierst du dich selbst. C'est là où tu te qualifies, tu your five senses qualify you. Deine fünf Sinne qualifizieren dich dafür. Et tes cinq sens te qualifient. How you read and study very hard qualify you. Wie du das Wort studiert hast oder wie du Dinge studiert hast und gelernt hast, das qualifiziert dich. Et la façon comment tu lis, tu étudies, c'est ça, c'est ta qualification. Your intelligence qualify you. Deine Intelligenz qualifiziert dich. Ton intelligence te qualifie. You know that some people are naturally intelligent. Es gibt, wisst ihr, dass es einige Leute gibt, die natürlich gesehen schon sehr intelligent sind. Et puis il y a des gens qui sont naturellement intelligents. I thank Christ Jesus that I'm not one of them. Ich danke Christus Jesus, dass ich nicht einer von ihnen bin. Mais je remercie Dieu que je ne suis pas part de ces gens. Amen. Amen. You know the whole world they want to be like that. Denn die ganze Welt not me. Will so sein, aber nicht ich. Parce que tout le monde veut être comme ces gens qui sont vraiment intelligents, mais moi je veux pas être comme ça. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I need Christ to pass. Ich brauche Christus, um zu bestehen. J'ai besoin de Jésus Christ pour passer mes examens. To sleep and wake up, I need Christ Jesus. Um zu schlafen und aufzustehen, brauche ich Christus Jesus. Même quand je dors ou je me réveille, j'ai besoin de Jésus Christ. To remember things, I need Him in everything. Um mich an Dinge zu erinnern, brauche ich ihn. Ich brauche ihn für alles. Amen. Et même pour me rappeler aux choses différentes, j'ai besoin de Jésus Christ. Et en tout, j'ai besoin de lui. I need a helper always. Ich brauche ständig einen Helfer. Et j'ai besoin de l'aide. I thank Christ Jesus for the Holy Spirit. Ich danke Christus Jesus für den Heiligen Geist, der Helfer, den uns gegeben hat. Et je remercie Dieu pour le Saint-Esprit parce que lui, il m'aide beaucoup. Amen. Amen. Be used to your helper. Gewöhne dich an deinen Helfer. Et sois habitué à ton aide, qui est le Saint-Esprit. Be used to the Holy Spirit. Gewöhne dich an den Heiligen Geist. Sois habitué au Saint-Esprit. In faith world, it's all about the Holy Spirit. In der Glaubenswelt geht es nur um den Heiligen Geist. Et au monde de la foi, il s'agit seulement du Saint-Esprit. Please, it is not the Holy Spirit without Christ Jesus. Es ist nicht der Heilige Geist ohne Christus Jesus. Et c'est jamais le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. It is not the Holy Spirit with Without what Christ called the truth. Es ist nicht der Heilige Geist ohne das, was Jesus Christus die Wahrheit nennt. Et ce n'est pas le Saint-Esprit sans ce que Jésus-Christ appelle la vérité. It's not the Holy Spirit and Moses. Es ist nicht der Heilige Geist und Mose. It's somebody getting it. Mm. Ce n'est pas le Saint-Esprit et Moïse. Amen. Amen. A lot are full of the Holy Spirit and Moses. Viele sind voll vom vom Heiligen Geist und Mose. Et il y a beaucoup de gens qui sont remplis du Saint-Esprit et Moïse. The Holy Spirit and the flesh, or even Mary. Der Heilige Geist und das Fleisch, oder auch der Heilige Geist und Maria. Le Saint-Esprit et la chair, ou bien le Saint-Esprit et Marie. That is evil. Aber das ist bösartig. Mais c'est mauvais. It's only what Christ called the truth. And the Holy Spirit. Nur das, was Christus Jesus die Wahrheit nennt. That can come together. Nur das kann zusammenkommen und eins sein. Seulement ce que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est ça ce que, qui peut être rempli. Again, there are people that are naturally intelligent. Es gibt Leute, die natürlich gesehen intelligent sind. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents. And people call it a blessing. Und Leute nennen das ein Segen. Et puis les gens disent que c'est, have you heard that it's a blessing? Amen. Et les gens disent que c'est une bénédiction. But Paul did not call it a blessing. Aber Paul hat es keinen Segen genannt. Mais pour Paul, ce n'était pas une bénédiction. He said, I have to call all shit to win Christ. Er sagt, ich muss alles Mist nennen, um Christus Jesus zu gewinnen. Parce que Paul a dit que je dois voir cette... Let's quickly go there before we go forward. Amen. Amen. Et Paul a dit, je dois voir cette intelligence comme la prouvée pour gagner Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. On va lire à Philippiens 3, versets 7 à 10. He said, but what things were gained to me, those are counted loss for Christ. Ye doubtless, and I account all things that loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. And do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 9. I'll be found in Him. It's all about Him. Es geht um ihn. Il s'agit seulement de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. It's all about Him. It must be about Him alone. Und es muss um ihn allein gehen. Il doit seulement s'agir de Jésus Christ. It's not having my own righteousness. My own intelligence, amen. My own system, my own what is called good. Meine eigene Intelligenz, meine eigene Gerechtigkeit, meine eigene Moral. Et ce n'est pas que j'ai ma propre justice, ma propre bonté ou bien ma propre mon propre système, mais ce que Jésus-Christ dit. Which is of the law made flesh. Die aus dem Gesetz ist, aus dem Fleisch, und das Gesetz bedeutet Fleisch. Et Paul ajoute celle qui vient de la loi, et puis la loi est charnelle. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That I may know Him. Verset 10. Amen. Mm-hmm. I love everywhere here, please. Mm. That I may know Him, to know Him. Ihn zu erkennen. And the power of his resurrection and the fellowship of his suffering be made conformable unto his death. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Natural intelligence is not a blessing. Die natürliche Intelligenz ist kein Segen. Intelligence naturelle, c'est pas une bénédiction. Because it is all about you. Parce qu'il nur um dich geht. Parce qu'il s'agit seulement de toi-même. Amen. It is all about you. Es geht einfach nur um dich. Il s'agit seulement de toi. Amen. Once things are now about you, it's evil. Wenn es um dich geht, ist es bösartig vor Christus. And I'm saying before man, you know, it's a blessing. Vor Menschen ist es ein Segen. Et il s'agit, la bénédiction naturelle s'agit seulement de toi-même, mais quand il s'agit de Christ, c'est ça ce qui est important. You can see what they call blessing. You can see what they call blessing. On peut voir ce que le monde appelle une bénédiction. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that is why it is, you know, it is full of pride. Deswegen ist es voll von Stolz. Et c'est ça pourquoi c'est rempli d'orgueil. It is of Satan. Satan is full of pride. You know. Satan is full of stolz. Et c'est rempli du diable parce que le diable il est rempli d'orgueil. Christ's faith is full of thanksgiving. Aber der Glaube an Christ ist voll von Danksagung. Mais la foi du Christ est remplie de l'action de grâce. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God, you know, Christ's faith is full of thanksgiving because it's just about Him. Der Glaube von Christ ist voll von Danksagung, weil es einfach nur um ihn geht. Et la foi de Dieu est remplie de l'action des grâces parce qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Whatever is about you, you if you are the doer, you don't tell yourself thank you. It's not just not a thank you, it's pride, full of pride, full of you. Wenn es um dich geht, sagst du dir selbst ja nicht, musst du dir selbst ja nicht Danke sagen, weil es ja nur um dich geht und es ist voll von Stolz. Et quand tu fais quelque chose et puis il s'agit de toi, tu vas jamais te remercier toi-même parce qu'il s'agit seulement de toi. Tu vas plutôt être orgueilleux, puis tu vas aussi être fier de ce que tu as fait. Mais quand tu vois Jésus-Christ, c'est là où tu vas être reconnaissant à Jésus-Christ parce que c'est lui qui a agi. Praise the Lord. Alléluia. Once it comes to God kind of faith, you don't boast of yourself. Aber wenn es um Gottes Glauben geht, dann prahlst du nicht von dir selbst. Prahlst nicht mit dir selbst, sondern du prahlst mit Christus. Et quand il s'agit de la foi de Dieu, tu n'es pas fier à cause de toi-même, mais tu es fier de Dieu. Ephésiens 2, 8 et 9. On va lire Ephésiens 2, versets 8 et 9. For by grace are you saved, through faith, and that not of yourself. For whatever is of heaven is by grace. Was immer vom Himmel ist, ist aus Gnade. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est à travers la grâce. Amen. Amen. It's not by you, it's by faith. Nicht durch dich, sondern it's durch Glauben, grace. Durch Gnade. Et ça vient à travers la grâce et pas à travers de toi-même. And that faith is also coming from him. Und dieser Glaube kommt auch von ihm. This is property. Es ist sein Besitz. Et la foi que tu as aussi le bien de Dieu. Amen. Inside his word is that faith. In seinem Wort ist dieser Glaube. It's one of the fruits of the Spirit. Es ist eine Frucht des Geistes. Galatians 5. Galater 5. Et dans sa foi, on peut voir aussi le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5. And that is why without him you can never have his own kind of faith. Deswegen, ohne ihn können wir nicht seinen Glauben haben. Das ist ein Fils sans Dieu, tu peux jamais avoir sa propre foi. For by grace are you saved through faith. Verset 8. And that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Your other faith is full of boasting. Der andere, boast. You boast of it. Von full of pride. Du bist voll von Stolz. Et quand tu as quand tu te vois toi-même là, tu te glorifies toi-même, tu es orgueilleux puis tu es fier de toi-même. In Romans 10 said through the message we have faith. In Römer 10 steht, dass wir durch die Botschaft Glauben haben. Et dans Romains 10, on a écrit à travers le message, nous avons la foi. Amen. Amen. Through the message you are hearing here right now. Durch you die Botschaft, die wir hier hören, through. Haben wir Glauben. Et à travers le message qu'on est, on écoute ici, on a la foi. Amen. Amen. Romains 10. Römer 10. Praise the Lord. Verse 17. It says, so then faith cometh by hearing Christ's work, hearing the message. That's our faith. Kommt der Glaube aus der Botschaft von Christus Jesus, der Wahrheit. You see that? On a écrit ici que la foi, ça vient à travers la parole de Christ. Amen. And hearing by the word of God. That's how you have faith. That's why the word of Christ is a container. Deswegen ist das Wort von Christus ein Behälter. Et on a écrit ici que la foi, ça vient qu'on attend la parole de Christ. C'est ça pourquoi la parole de Christ est comme un conteneur. Hearing the message and believing it and acting on it is how you have faith. Die Botschaft hören und danach sie glauben, danach handeln. So haben wir Glauben. Et quand tu entends le message, tu agis aussi selon le message, c'est là où tu as la foi. Praise the Lord. Hallelujah. How to be in faith. Wie wir im Glauben sind. Comment être dans la foi. You must believe and be rooted in all this we are going to mention. Wir müssen glauben und verwurzelt sein in all dem, was wir jetzt benennen werden. Pour avoir la foi, tu dois croire, mais aussi être racinés dans la vérité. You must believe that you are more of the kingdom of heaven than the kingdom of this world. Du musst glauben, dass du mehr zum Königreich des Himmels gehörst als zum Königreich dieser Welt. Et tu dois être vraiment enraciné dans la vérité que tu appartiens plus au royaume de ceux que dans ce monde. You must remind yourself where you are from. Du musst dich daran erinnern, woher du kommst, dass du von Christus kommst. All the time, be used to him. Amen. Et tu dois vraiment te rappeler à qui tu appartiens, que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. You must believe. Du musst glauben. Christ is the head of everything in your life. Dass Christus der Kopf ist von allem in deinem Leben. Et tu dois croire que le Christ est la tête dans tout dans ta vie. Amen. Amen. That you never do anything without him. Dass niemand etwas ohne ihn tut. Que tu fais jamais quelque chose sans lui. Be conscious of him. Sei dir ihm bewusst. Sois conscient du Christ. Just know that without him you are nothing. Wisse, dass ohne ihn bist du nichts. Johannes 15. Sache que sans le Christ tu es rien. Praise the Lord. Ça c'est qu'on a écrit dans Jean 15. Amen. Colossians 1:18 says Christ is the head of the body. In Kolosser 1:18 steht, dass Christus der das Haupt des Körpers ist, des Leibes ist. Et dans Colossiens 1 on a écrit que le Christ est la tête du corps. If Christ is not the head, guess who is the head? Wenn Christus nicht der Kopf ist, rat mal, wer der Kopf dann ist. Das ist der Satan. Et si le Christ n'est pas la tête, ça signifie le diable est la tête. Amen. Amen. And that's why you know that if you read there, it said Christ is the head of the body, the church. You know the church. That's why if Christ is not the head of the church, it's not the pastor that is the head. Satan. Deswegen sagt die Bibel da auch, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und deswegen muss eine Gemeinde Christus als Haupt haben, sonst wird es der Satan sein, nicht der Pastor. Et on peut même lire que la Bible nous dit que le Christ est la tête de l'Église. Et si le Christ n'est pas la tête de l'Église, là c'est même pas le pasteur qui est la tête de l'Église, mais c'est le diable. So also is marriage, family, everything. In allem. C'est comme ça aussi avec le mariage, avec la famille, avec tout. The Bible said if you don't work, don't eat. Die Bibel sagt, wenn du nicht arbeitest, sollst du auch nicht essen. La Bible nous dit que si tu ne travailles pas, là, ne mange pas. You work, but your job is not your source. Aber du arbeitest, aber deine Arbeit, dein Arbeitsplatz ist nicht deine Quelle. Tu travailles, mais ton travail n'est pas ta source. Stop seeing your job as your source. Hör auf, deinen Job als deine Quelle zu sehen. Arrête de voir ton travail comme ta source. It's dangerous. Das ist gefährlich. C'est dangereux. Amen. Amen. It's not good for you at das all. Ist nicht gesund. Because that is the system of this world. Weil das System dieser Welt ist. C'est vraiment dangereux pour toi parce que c'est le système de ce monde. Amen. Amen. Christ is your source. Christus that is your deine system. Quelle. Das ist dein System. Le Christ est ta source. C'est ça ton système. System. Amen. Amen. If your job is your source, the Holy Ghost can never be there for you. Wenn deine Arbeit deine Quelle ist, dann kann der Heilige Geist niemals für dich da sein. Et si ton travail est ta source, là le Saint-Esprit peut jamais être là pour toi. Your money is not coming from your job, it's coming from Christ. Dein Geld kommt nicht von deinem Arbeitsplatz, sondern von Christus. Amen. Et ton travail, ton argent, ça vient pas de ton travail, mais ça vient du Christ. You know, to get out of that, I don't even know how. Amen, because we are so used to the world system. Yeah, you know what? That your job is your source. Aus diesem Denken rauszukommen ist, man weiß, ist so gut wie fast wie unmöglich, weil es ist normal, dass man immer wieder denkt, dass dass das Gehalt auch die Quelle ist von einem. Das ist normal auf dieser Welt. Niemand würde dich dafür verurteilen. Et de sortir ou bien de ne plus penser que ton travail est ta source, c'est vraiment très difficile parce que le système de ce monde nous a seulement montré que le travail est notre source. And that's why, you know, before we receive, you know, we know when the month is ending. We are already calculating the money coming. Deswegen, bevor der Because Monat your endet, job is your source. Sind wir schon Dinge am Berechnen, weil wir wissen, dass dieses Geld ist unsere Quelle, die Quelle aller Dinge, die wir tun. Et quand on arrive à la fin du mois, on commence toujours à compter et à faire des calculs différents parce qu'on sait que notre argent est notre source. Heaven is your source. Aber der Himmel ist deine Quelle. Amen. Mais c'est le ciel qui est ta source. Stop calculating things according to your income. Hör auf, Dinge nach deinem Einkommen zu berechnen. Et arrête de calculer ton argent. How to live in faith. Wie wir im Glauben leben und durch Glauben leben. Ah oui. Nochmal. Wie wir im Glauben leben. On va apprendre comment on vit dans la foi. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hmm. Whatever we do here is Christ. Was immer wir tun, ist Christus. Et tout ce qu'on fait, c'est le Christ. That's how to live in heaven. So leben wir im Himmel. C'est comme ça tu vis aux cieux. Living by faith is living in heaven. Durch Glauben zu leben bedeutet im Himmel zu leben. Quand tu vis à travers la foi, c'est comme ça tu vis aux cieux. Amen. Amen. Example to marry. Beispiel zu heiraten. Quand par exemple elle s'est mariée. It's not because you are old enough. Nicht weil du alt genug bist. Ce n'est pas parce que tu es maintenant plus âgé. Amen. Amen. It's not because you want to have children. Nicht weil du unbedingt Kinder haben willst. Mais parce que tu veux avoir des enfants. Amen. Amen. Or somebody to help you as a helper. Oder jemand, der dir hilft. It's not good that you live alone. Unterstützung, Assistenz oder sonstiges, weil es nicht gut ist, allein zu leben. Et tu ne maries pas aussi parce que ce n'est pas bien d'être toute seule puis que tu cherches une personne qui peut t'aider dans ta vie. You don't need man as a helper. You already have a helper. Du brauchst einen Menschen als einen Helfer. Du hast schon einen Helfer, den Heiligen Geist. Et tu n'as pas besoin de l'homme comme ton aide parce que tu as déjà le Saint-Esprit qui prend soin de toi. You know, Satan is so... It's so evil. Der Satan ist so bösartig. Le diable est vraiment mauvais. He takes everything of Christ. Er nimmt alles von Christus. Il prend tout du Christ. Il pollue. Und verunreinigt es. Mm. Et puis il le pollue. Okay. Oui. Amen. Amen. We just talk about that of marriage. Wir haben gerade über das Thema Ehe gesprochen. On vient de parler du mariage. Ask people why they marry. Frag Leute mal, weshalb sie heiraten. Demande les gens pourquoi ils se marient. I see what the answer they will give you. Und schau dir die Antworten an, die sie geben. Les réponses qu'ils te donnent. Amen. Satan is so evil. Der Satan ist so bösartig. Le diable est vraiment mauvais. Evil sex. Selbst der Geschlechtsverkehr beispielsweise. Même par exemple le Sex. God gave us everything to enjoy. Husband and wife. He gave husband and wife sex to enjoy. Christus hat But Satan turned it to fornication. Christus hat den Menschen Geschlechtsverkehr gegeben, damit sie das genießen. Christus, aber der Satan hat das wie so viel anderes perversiert und daraus Unzucht gemacht. Et on peut voir que Dieu a donné la femme, donc dans le mariage, la femme et l'homme, ou le mari, le sexe pour, oui. Se réjouir. Mais on peut voir comment le monde a maintenant détruit cette idée de Dieu, puis il s'est devenu une fornication. Amen. Amen. The Bible said that God gave us, go to 1 Timothy 17. 1 Timothée 17. Praise the Lord. Amen. First Timothy. On va lire 1 Timothée 6:17. 1 Timothée 6, verset 17. It says, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. He gave us all things to enjoy. Er gab uns alles, damit wir das genießen. Et puis nous a tout donné pour qu'on se réjouisse. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can see how Satan turned into fornication. Ihr seht, wie der Satan Amen. Zu Unzucht, to steal, kill and destroy. Zu Misshandlung, zu all diesen Dingen verdreht hat, um zu töten, stehlen und zu zerstören. Et ce que Dieu a donné la femme et son mari, le diable l'a maintenant utilisé pour, oui, la fornication, pour l'adultère, pour détruire et pour voler aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ is the head of the church. Christ That's Colossians 1:18. Das Haupt der Gemeinde. Et le Christ, il est la tête de l'Église. He is the head of your job. Er ist das Haupt deiner Arbeit. Il est la tête de ton travail. He is the head of everything you do. Haupt von allem, was du tust. Il est la tête de tout ce que tu fais. We work. Colossians 3:23 says we work for Christ and not for man. Kolosser 3:23 steht, dass wir für Christus arbeiten und nicht für Menschen. Et Colossiens nous dit qu'on travaille pour Jésus-Christ et pas pour l'homme. Amen. Amen. Again, how to live in Christ's faith. Wie wir im Glauben von Christus leben. Comment vivre dans la foi du Christ. Christ is the head of the family. Christus der Kopf der Familie. Le Christ est la tête de la famille. And not the husband or nicht der wife. Ehemann oder die Ehefrau. Et pas l'homme ou bien la femme. Or your father-in-law, your mother-in-law. Oder dein Schwiegervater oder deine Schwiegermutter. Amen. Or the oldest man or the oldest woman in the family. Ce n'est pas aussi ta belle-mère, ton beau-père ou bien la personne plus âgée dans ta famille. Ou die älteste Person in deiner Familie. Amen. Again, you are more of the kingdom of heaven than the kingdom of this world. Du wirst mehr zum Königreich des Himmels als zum Königreich dieser Welt. Tu dois savoir que tu appartiens plus au royaume de ceux que tu appartiens à ce monde. And in John 15, it said the head take care of the body. In Johannes 15 steht, dass das Haupt für den Leib verantwortlich ist. Et Jean 15 nous dit que la tête prend soin du corps. If the head is off, the body is useless. Wenn der Kopf enthauptet ist, weg ist, dann ist der Körper nutzlos. Et si la tête est coupée ou bien séparée du corps, le corps sert à rien. The oldest man in the family, the father or the mother, or the father, the mother, or whoever, is temporary, but Christ is permanent. Die älteste Person der Familie ist temporär, zeitlich, aber Christus ist ewiglich. Et la personne plus âgée dans la famille est temporaire, donc oui, est temporaire, mais le Christ est pour toujours. He never leave you. He never forsake. Er verlässt dich und lässt dich niemals. Nee, er verlässt dich nicht und lässt dich auch niemals im Stich. Et le diable. Et Jésus Christ, il te quitte jamais, puis il est toujours là pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the gospel of Christ, the truth, the work of Christ. John 6:63, the word of Christ, that is spirit and life, which is the message that you hear always. Be the head. Lass zu, dass das Wort, die Wahrheit, die Botschaft von Jesus Christus das Haupt ist, diese Botschaft, die du hier immer wieder hörst, in Johannes 6. Et permet 63. Et permet que la vérité tu attends et puis la parole de Dieu, que ce soit la tête pour toi dans ta vie, comme on a écrit dans Jean 6, verset 63. Allow him to be the nail that you use to hang those pictures. Lass zu, dass er der Nagel ist, mit dem du alles anheftest, diese Bilder anheftest. Et permet que Jésus Christ soit le clou que tu utilises pour mettre des photos au mur. Amen. Amen. Pour suspendre des photos. Amen. Amen. Hebrews 6:19 says he is our anchor. In Hebräer 6:19 steht, dass er unser Anker ist. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il est notre ancre. He is our anchor. You do know what anchor is? I know, but I don't know. Anchor. Maybe we go there. Hebrews 6:19 is there. If you go there. He is your anchor. 6, 19. Which hope we have as an anchor of the soul. The anchor. The Christ is our anchor. It's the anchor. Nail that we use to hang pictures on. Er ist dieser Nagel, mit dem du diese Bilder an die Wand hängst. On a écrit dans verset 19 que Jésus-Christ est notre ancre, parce qu'il est, il est notre ancre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember Mark 11. Erinnert euch an Markus 11. Rappelez-vous à Mark 11. Jesus referred John to the word, the anchor. Jesus hat. Are you getting it? Johannes. No, you know it's been that is you just hang it, that nothing can bring it down, and that is why all the time you are there. Yeah. Jesus hat Johannes an den Anker erinnert und an dem alles festhält und festhält. Ja, an dem alles festhält und den du der dich niemals löst. C'est ça pourquoi Jean-Baptiste nous a référé à Jésus-Christ qui est notre ancre, parce que lui, comme je viens de donner l'exemple de ce clou, Praise the Lord. Que tu utilises pour suspendre les photos au mur. Amen. Amen. Christ should be our pride. Christus, not people, not children, not parents. Nicht Leute, not what this world calls Eltern, nicht Beruf, nicht das, was diese Leute Reichtum nennen. Not our beauty. Nicht unsere Schönheit. Et c'est le Christ qui doit être notre fierté, pas notre notre beauté ou bien nos familles ou bien oui ce que nous avons. We quickly go through faith and unbelief. You know, today is Wednesday. We don't have much time. Amen. Wir werden schnell über Glauben und Unglauben sprechen. On va parler de la foi et de l'incroyance. Amen. Amen. Our faith is not the problem. Unser Glaube ist don't nicht das Problem. Problem of faith. Wir haben kein Problem mit Glauben. Et notre foi, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas un problème avec notre foi. Amen. 2 Peter 1:1 said, we have the same measure of faith like Peter. In 2. Petrus 1:1 steht, dass wir die gleiche Menge an Glauben haben wie Petrus und alle anderen. Et dans 2 Pierre 1, verset 1, on a écrit que nous avons la même foi comme Pierre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The problem is unbelief. Das Problem ist unser Unglaube. Mais le problème est notre incroyance. Amen. Amen. We must believe the way the Bible says we are to believe. Wir müssen so glauben, wie die Bibel es von uns fordert. Et on doit savoir, on doit croire comme la Bible nous dit à croire. It says believe and doubt not. Glaube und zweifle nicht. Et la Bible nous dit crois mais ne doute pas. Believe and not allow anything to fight your faith. Glaube und lasse nicht zu, dass irgendetwas deinen Glauben bekämpft. Crois mais permet pas que quelque chose combatte ta foi. The past experience is problem for people. Die vergangenen Erfahrungen werden zum Stolperstein für Kinder Gottes, zum Hindernis. Et on peut voir comment l'expérience ancienne sont des problèmes pour les enfants de Dieu. The past experience will fight your faith. Die vergangenen Erfahrungen werden deinen Glauben bekämpfen. Ton expérience va combattre ta foi. Amen. Amen. I thank the Lord for Peter. Ich danke dem Herrn für he Petrus. Experienced something that was, you know, all through the night there was nothing. But the next morning, he still obeyed the voice of Christ. Please obey Christ always. Ich danke Gott in spite of the experience, the past experience. Amen. Er hat die ganze Nacht gefischt und dennoch am nächsten Morgen hat er dennoch auf das Wort von Jesus die Netze nochmal runtergelassen. Ne? Deswegen bitte ich euch auch, euch nicht von vergangenen Erfahrungen leiten zu lassen, sondern einfach nur von Christus. Et je remercie Dieu pour la vie du Pierre, parce qu'on peut voir dans la Bible comment il a pêché toute la nuit, mais il n'a pas laissé son expérience lui, Amen. Lui, il n'a pas permis que son expérience l'arrête à arrête à croire Jésus-Christ. No matter how I read, I will never pass. Egal wie ich lernen werde, ich werde nicht. I try my best upon all. Ich habe mein Bestes versucht, dennoch reicht es nicht. Durch die vergangene Erfahrung redet man dann. Il y a des gens qui disent que n'importe comment j'ai étudié, je ne vais pas passer parce qu'ils marchent toujours selon leur expérience. We know what we have experienced in the past. Wir wissen, was wir in der Vergangenheit durchgemacht haben. Mais oui, toi, tu sais ce que tu as expérimenté dans la au passé. Don't allow it to disturb you. Lass nicht zu, dass es dir im Weg steht. Mais ne permets pas que ce soit au milieu de toi et le Christ. Don't allow it to fight your faith. Lass nicht zu, dass es deinen Glauben bekämpft. Mais ne permets pas que ça combatte ta foi. Amen. Amen. Don't allow it to make you doubt Christ. Lass nicht zu, dass es Christus dass dich dazu bringt, Christus anzuzweifeln. Mais ne permet pas que tes expériences te poussent à douter le Christ. Because Christ's word is never the problem. Denn das Wort his word Christus is never the problem. Das Problem. He called his word a grain of mustard seed. Er nennt sein Wort ein Senfkorn. Somebody bet in it. La parole de Dieu est jamais un problème. Il appelle sa parole un grain de moutarde. Amen. Amen. The problem is the heart. Das Problem ist das Herz. Mais le problème est le corps. Amen. Christ's word never have a problem. Das Wort, das it's the same yesterday, today, and forever. Es ist die gleiche gestern, heute und für immer. Amen. Et la parole de Dieu a jamais un problème parce que la parole est toujours la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais le problème est le cœur. Amen. Amen. The Bible calls it incorruptible seed. Die Bibel nennt es einen unvergänglichen Samen. Et la Bible appelle la parole de Dieu un grain incorruptible. Praise the Lord. Amen. Incorruptible. Praise the Lord. Hallelujah. Your natural ability will fight your faith. Deine natürlichen Fähigkeiten werden dein Glauben bekämpfen. Et we sais que tu connais dans la chair, ça va te combattre. Amen. These problems are too big. It's too heavy. We fight your faith. Dass das Problem zu groß ist, zu schwer, es wird deinen Glauben angreifen. Quand tu penses que cette chose est grande pour toi, et oui, grande pour toi, c'est là où tu combats ta foi. You have to know that there's nothing bigger than Christ Jesus. Alors, musst wissen, dass nichts größer ist als Christus Jesus. Mais tu dois savoir qu'il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. Amen. Amen. And that of your natural ability is not your natural ability that can do that. It's going to do the job. The job has been done by the power of Christ. The power that raised Jesus from the dead. Amen. Has done the job. Deine natürlichen Fähigkeiten sind nicht die Fähigkeiten, die das Werk vollrichtet haben, sondern es ist die Kraft von Jesus Christus, die ihn von den Toten auferweckt hat, die in dir ist, die hat es vollbracht. Et ce n'est pas que ta connaissance peut accomplir ce que tu veux faire, mais c'est Jésus-Christ, le pouvoir de Jésus-Christ qui peut tout accomplir dans ta vie. Amen. Amen. What religion have taught us in the past? We always fight your faith. Was Religion uns in der Vergangenheit beigebracht hat, wird unseren Glauben immer wieder angreifen, wir wissen nicht, loslassen. Et ce que tu as appris dans la religion, c'est ça, ça va combattre ta foi si tu ne permets pas à le détruire dans ta vie. Amen. Amen. We go through some later. Amen. Amen. Wir werden uns einige von diesen Beispielen anschauen. On va voir aussi des exemples de ces mensonges. How things work naturally in the world. We fight your faith. Wie die Dinge auf natürliche Weise funktionieren hier auf dieser Welt, wird dein Glauben angreifen. Et la façon comment les choses marchent dans ce monde vont aussi combattre ta foi. Amen. Amen. God's laws will fight your faith. God's law is not Christ's law. Aber Gottes Gesetz wird deinen Glauben angreifen. Gottes Gesetz ist nicht das Gesetz von Christus. Et la loi de Dieu va aussi combattre ta foi parce que la loi de Dieu pas la loi du Christ. God's law does not work in the kingdom of heaven. Gottes so Gesetz Christ's law now work there. Im Königreich des Moses' law is God's law. Nur das Gesetz von Jesus Christus funktioniert im Königreich von Jesus Christus. Gottes Gesetz ist das Gesetz von Mose. La loi de Dieu ne marche pas au royaume des cieux, c'est seulement la loi du Christ qui marche au royaume des cieux. Puis on doit savoir aussi que la loi de Moïse est aussi la loi de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8:2 talk about two laws. In Römer 8:2 geht es um zwei Gesetze. Dans Romains 8, verset 2, il s'agit de deux lois. Amen. Amen. It talks about the law of sin and death. And then the laws of the spirit. Look at it. Das Gesetz von Sünde und Tod und das Gesetz des Geistes. Dans Romains 8, il s'agit de la loi de la mort et du péché, et puis aussi de vie, et puis de l'esprit. You see that? Talk about two laws. Es geht um zwei Gesetze. Il s'agit de deux lois. Amen. Both are coming from God. Beide kommen von Gott. Tous les deux. Not from Satan. Nicht von Satan. Tous les deux viennent de Dieu, mais pas du diable. The one is a savior, but the other one is dead. Aber ein ist ein Retter und der andere bedeutet tot. L'autre, un est un sauveur. You see that? Et l'autre est la mort. Praise the Lord. Amen. But the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Amen. Amen. Talking about the commandment. Amen. Römer 8:2, the commandment is about you. You doing the job. Mm-hmm. Römer 8:2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz, was auf mich fixiert ist, indem ich das Werk vollrichte. Romains 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. The law of sin and death is talking about our five senses. Das Gesetz von Sünde und Tod, da geht es um unsere fünf Sinne. Et quand Paul parle de la loi du péché et de la mort, il parle de nos cinq sens. Makes sense To your five senses. Es macht Sinn für deine Sinne. Parce que la loi du péché fait ou bien a du sens pour tes cinq sens. The law of sin and death is talking about the flesh. Das Gesetz von Sünde und Tod spricht um das Fleisch. That's Romans 8. Et dans la loi du péché de la mort, il s'agit de la chair. Go to Romans 3, please. Romains 3. On va lire Romains 3. Verse 27. Romains 3, 27. Romains 3, verset 27. There is boasting, then. It is excluded by what law? Of works? Nay, by the law of faith. There is the law of work, and there is the law of faith. Es gibt das Gesetz des Glaubens und das Gesetz der Werke. Romains 3, verset 27 nous dit qu'il y a la loi des œuvres et la loi de la foi. The law of you walking or the law of you depending on the finished work of Christ. Das Gesetz deiner Werke oder das Gesetz, in dem du dich auf das fertige Werk von Christus verlässt. La loi de tes propres œuvres ou mais la loi où toi tu dépends 100% à Jésus-Christ. Is it that you are working or you depend on the finished work of Christ? It cannot be both. Arbeitest du oder du verlässt dich auf das fertige Werk von Christus Jesus? Kann nicht beides sein. Soit tu travailles toi-même ou bien tu fais confiance à Dieu. Amen. À l'œuvre accomplie de Dieu. God's law does not control the kingdom of heaven, but Christ's law alone. Gottes Gesetz kontrolliert nicht das Königreich des Himmels, sondern das Gesetz von Christus Jesus allein. Ce n'est pas la loi de Dieu qui contrôle le royaume des cieux, mais seulement la loi du roi du Christ. Amen. Amen. God's law is the natural law. Gottes Gesetz ist das natürliche Gesetz. La loi de Dieu est la loi naturelle. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came with his own law. Jesus kam mit seinen eigenen Gesetzen. Mais Jésus-Christ est venu avec sa propre loi. Amen. Amen. You know, that's what, you know, they were arguing about marriage. And he said there's no marriage in heaven. They are the natural laws. You can see it, marriage. Sie haben über Ehe diskutiert und dann hat er gesagt, im Himmel gibt es keine Ehe. Et dans la Bible, on peut voir comment les gens discutaient sur le mariage. Et puis Jésus-Christ a dit qu'au cieux, au royaume des cieux, il n'y a pas de mariage. Everything of Christ, nothing natural. Alles von Christus, das nichts Natürliches. Amen. Et tout qui est en Christ, là, rien est naturel. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you look at his birth, from his birth to everything he did here. Von seiner Geburt bis zu allem, was hier getan hat. Si par exemple tu vois sa naissance jusqu'à tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nothing natural. Da war nichts Natürliches. On pouvait voir rien de naturel. He came with his own everything. Er kam mit seinem Eigentum. Il est venu avec ses propres choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the natural law, until you study and read very hard, you will not pass. Nach dem natürlichen Gesetz musst du viel gelernt haben, viel studiert haben, damit du bestehst. Et dans la loi naturelle, tu dois vraiment étudier, puis passer beaucoup de temps avec tes études pour maintenant pouvoir passer tes examens. Amen. Amen. But Christ's law is until you believe the finished work of Christ. Das Gesetz von Christus. And depend on him. And know and understand that you never fail. No matter anything. Da musst du dich vollkommen auf ihn verlassen und erkennen, dass du niemals versagst und dass du daran festhältst, weil er niemals versagt. Amen. Mais dans la loi du Christ, il s'agit seulement de dépendre 100% à Jésus-Christ et puis de savoir que tu es rien sans lui. The natural laws and religious law will make you be, you know, be all, you will always be in panic. Die natürlichen Gesetze und die Gesetze always thinking. Werden dich immer in Panik führen. How things are going to work? What about if it did not work? What am I still going to do? Die werden dich immer in Panik bringen und immer dafür sorgen, dass du voll von Gedanken bist über, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn es nicht klappt, was passiert da mit mir? Et On peut voir comment tu vas toujours être paniqué si tu es dans la loi religieuse ou bien la loi naturelle, parce que là, tu vas te demander, bon, si par exemple ça ne marche pas ou bien j'échoue, comment mon avenir va être? Christ's law is concentrated on Christ. Gesetz von Christus konzentriert sich aber auf Christus und nicht auf Resultate. Mais dans la loi du Christ, tu te concentres seulement à Jésus-Christ et pas à tes résultats. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. In Mark 9. In Markus 9. Dans Marc 9. You know, unbelief is caused by what you believe. Unglaube Mark 9 help us to understand kommt that durch das, Mark was 9. du glaubst. Et Marc 9 nous montre que l'incroyance vient à travers de ce que tu crois. Amen. Unbelief is caused by what you believe. Unglaube kommt durch das, was du glaubst. L'incroyance vient de ce que toi-même tu crois. And sometimes we believe things that are wrong. And those things cause our unbelief. Und manchmal glauben wir an Dinge, die falsch sind. Und diese Dinge, an die wir glauben, die falsch sind, die verursachen diesen Unglauben. Et parfois, on croit des choses qui sont faux, mais ces choses-là causent maintenant l'incroyance. Amen. Let me just quickly give an example. You know, in the, naturally, when things are getting worse, it means the end. It means give up. It means you fail. Amen. It means it is bad. Then we give up on those things. Natürlich that's the natural way. Es ist ein Prinzip, dass that's wir how I'm coming at. And that's how we know, that's what we know. That is what we understand. But it will fight it's going to fight your faith. Natürlich gesehen wissen wir, dass wenn Dinge schlimmer und schlimmer werden, dass wir dann natürlich dann aufgeben, aufhören und es sein lassen, weil das einfach normal ist. Aber in Christus und diese Tatsache, dass du nach diesem Prinzip glaubst, dass wenn es schwer wird, gibst du auf, das wird deinen Glauben angreifen. Et selon le système de ce monde, quand quelque chose devient plus grave, c'est là où tu abandonnes cette chose. C'est ça pourquoi quand les choses deviennent aussi plus difficiles pour toi au monde du Christ, tu as toujours l'envie d'abandonner cette chose. Amen. Amen. I hope you remember Mark 9. That man that brought his son to the epilepsy boy. You understand me? And you brought that child to the disciple. They could not cure him. They could not heal him. And, you know, what the disciples' problem was what they see. Their problem was what they believe that was fighting their unbelief. That what they believe now caused their unbelief. In Markus 9 erinnern wir uns an diesen besessenen Knaben, diesen besessenen Jungen, der von den Aposteln nicht geheilt werden konnte, weil das, was sie gesehen haben, das, was sie geglaubt haben, ihren Unglauben angegriffen hat. Ihren Glauben angegriffen hat. I hope you understand that, you know, when things get worse, you give up. When, you know, that child got worse when they prayed, then they gave up. I don't know if you understand it. Weil sie haben für diesen Jungen gebetet und die Situation, die Umstände wurden schlimmer. Sein Zustand wurde schlimmer und sie haben aufgegeben. Et comme je viens d'expliquer, dans ce monde, quand quelque chose devient plus grave, c'est là où tu abandonnes cette chose. Et puis dans Marc 9, on peut aussi lire l'histoire du garçon avec la maladie d'épilepsie. Quand les disciples ont maintenant essayé de prier pour lui, pour cet enfant, ou bien oui, la maladie est devenue encore plus grave, c'est là où la foi les disciples ne pouvaient plus croire. Ils ont donc abandonné, ou bien l'incroyance était là parce qu'ils pouvaient voir que la maladie devenait plus grave. I hope you understand. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Christ's kingdom that we are today, when things get worse, when things look very bad, and even more, it is very good for God's children, because it means the devil is exposed. im Königreich von Christus, wenn die Dinge schlimmer werden für die Kinder Gottes, ist es sogar besser, es ist gut, weil dadurch die Werke des Satans enthüllt werden. Et au moment du Christ, quand quelque chose devient plus grave, actuellement c'est la victoire, c'est bien, parce que le diable est maintenant, oui, exposé, bien, disons, il est, les œuvres du diable sont maintenant révélées. Praise the Lord. Hallelujah. The disciples had the ability to cast out the devil, but they could not. They couldn't do it. Die Jünger hatten die Fähigkeit, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht tun. Les disciples, ils avaient la capacité de guérir cet enfant, mais ils ne pouvaient pas le faire. Praise the Lord. Hallelujah. They were having faith. Sie hatten Glauben. Ils avaient la foi. Amen. Mm-hmm. Remember in Mark 11, Jesus had just caused the fig tree. Jesus hat gerade den Feigenbaum verflucht. Et dans Marc 11, on peut lire comment Jésus-Christ avait maudit le figuier. And Jesus said, whatever you desire, he said, all things, whatever you desire, we must believe the way the Bible wants us to believe. Und da sagt Jesus, was immer ihr euch wünscht, wir müssen so glauben, wie Jesus es vorgeschrieben hat. Er hat gesagt, wir sollen glauben und nicht zweifeln. Was immer wir uns dann wünschen, wird zustande kommen. Et Jésus-Christ nous dit, tout ce qu'on désire, on doit jamais douter, on doit croire, mais jamais douter. Amen. Amen. That's Mark 11, verse 22 and 23. Mark Jesus 11. Said, if you have faith and doubt not. Wenn du Glauben hast und nicht zweifelst. Donc si tu as la foi et tu ne doutes pas. It means you can have faith and doubt. Das heißt, du kannst Glauben haben und gleichzeitig zweifeln. Somebody ça signifie aussi que tu peux avoir la foi mais douter au même moment, au même temps. It's two together. Beides zusammen. Tous les deux ensemble. Remember Mark 5 also. With Jairus' daughter. Jesus said, only believe. Jesus hat zu ihm gesagt, glaube einfach nur. C'est la même chose avec dans l'histoire dans Marc 5 avec Jairus. Jésus-Christ a dit, crois seulement. Because you can believe and doubt. Du kannst glauben und gleichzeitig zweifeln. Parce que tu peux douter et au même temps aussi tu peux croire et au même temps aussi douter. Und nichts wird funktionieren. Et puis rien va marcher. The five senses will tell you it is over. Deine fünf Sinne werden dir sagen, es ist vorbei. Die cinq sens vont te dire c'est fini. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A living church, and that is the church that is preaching the true gospel of Christ. Eine lebendige Gemeinde, die Gemeinde, die das wahrhaftige Evangelium von Christus Jesus verkündet. Dans une église vivante, et plus cette église vivante est une église qui prêche la vérité du Christ. Your faith is not the problem, but your unbelief. Da ist dein Glaube nicht das Problem, sondern dein Unglaube. Là, ta foi est pas un problème, mais ton incroyance est un problème. In Romans 4, verse 20, Abraham was not having unbelief. The Bible says he staggered not on unbelief. Unbelief was not, there was nothing like unbelief. Let's go there. Romans 4. In Romans 4 steht, dass Abraham kein Unglauben hatte. Romans 4 nous dit qu'Abraham n'avait pas l'incroyance. You see that? Romans 4, 20. Romans 4, verse 20. Romans 4, verse 20. Who will help us? Jennifer, can you help us? Verzweifelt nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern durch das durch den Glauben, den er Gott die Ehre gab. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. He did not stagger in unbelief. Er ist nicht im Unglauben gefallen. Abraham n'est pas tombé dans l'incroyance. Amen. It means to be so naive in the things of this world. Das heißt, naiv zu sein, was die Dinge dieser Welt angeht. Ça signifie que tu dois être naïf quand il s'agit de choses de ce monde. Amen. Amen. Stop being clever in the things of this world. Hör auf, clever zu sein in Dingen dieser Welt. Arrête d'être intelligent quand il s'agit de ce monde. Amen. Amen. After meditating on the things, you know, internet today, after meditating on things, and now you are now praying and you want to believe God. Those things that you have studied, we fight you. Nachdem du recherchiert hast im Internet und deine Gedanken vollgepumpt hast mit all diesem Wissen, willst du jetzt auf einmal an das Wort Gottes gehen und dann anfangen zu glauben. Aber diese ganzen Dinge, die du dir angehäuft hast, werden natürlich deinen Glauben angreifen. Et c'est ça pourquoi on doit vraiment arrêter d'être intelligent quand il s'agit des choses de ce monde, parce que très souvent, après avoir recherché des informations dans l'internet ou puis avoir des discussions mondaines, on veut toujours croire Dieu, mais comment tu peux d'abord être dans la chair, mais après prier ou demander Dieu pour la foi, ça ne marche pas. Romains 16, verset 19. Talk about that. He said we are to be naive in the things of this world. In Römer 16 Vers 19 geht es darum, dass wir naiv sind gegenüber den Dingen der Weisheit dieser Welt. Et Romains 6 verset 18 nous dit qu'on doit être naïf quand il s'agit de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. If the doctor tells you something concerning what you are going to do and you go to internet and just study the other side of it. What is this side effect? What is this? What is that? What is that? Because you believe his doctor that is speaking to you. If it is Christ, you will not go there. Christ, you are to believe that whatever, you know, his doctor is speaking to you, it's Christ that is speaking. Christ, no man can touch your body. Mm-hmm. Christ alone. Und es ist so, als ob der Arzt dir sagt, du sollst das und das machen und dann hinterfragst du diese Sache, die du machen sollst und holst dir so viel Wissen dagegen, gegen diese Sache. Und wunderst dich dann, weshalb du dann diesem Arzt nicht vertrauen kannst, weshalb du Christus nicht vertrauen kannst, wenn er dir dann halt eine Sache verschreibt, die du tun sollst, wenn du aber diese Sache, die er dir verschrieben hat, durch das Halbwissen, das Wissen dieser Welt verwässerst. Ist la même chose avec, si par exemple le docteur te dit que bon, tu vas avoir une opération, mais quelque chose comme ça. Et là, tu commences à faire des recherches à l'internet et puis tu as peur parce que tu vois ce que le docteur t'a dit. Mais ça montre que tu ne vois pas que le Christ parle à travers de ce docteur. Et si tu dois aussi savoir que quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas l'homme qui touche ton corps, mais c'est toujours le docteur. Amen. C'est toujours Dieu. Amen. Amen. You know, you go to internet and meditate on, you know, decide what happened today. You know, doctor is telling you something and you compare yourself to others. You want to see how many people, what has happened to them, all those people. You compare yourself to dead people. You are different. Du schaust dir im Internet an, diese Symptome und diese Krankheit und all diese Sachen oder auch verschiedene andere Themen, ne, Orte, an die du reisen sollst. Beispielsweise schaust du die Orte an und all diese Sachen, obwohl der Herr zum Beispiel schon zu dir gesprochen hat, obwohl der Arzt dir schon was gesagt hat, stellst du aber dadurch, durch dieses ganze Wissen, das, was der Arzt dir gesagt hat, was der Herr dir gesagt hat, aber in Frage und sorgst dafür, dass du an das, was der Arzt, was Christus sagt, nicht mehr wirklich glauben kannst. Encore, comme par exemple le docteur te dit que tu auras une opération et là tu commences à faire des recherches sur la maladie, combien les gens sont morts après la maladie mais l'opération, ça montre que tu ne vois pas le Christ mais que tu vois plutôt l'homme dans cette personne, mais tu dois toujours voir Jésus-Christ qui est ton vrai docteur. It is not big faith, but unbelief. Es geht nicht um die Größe deines Glaubens, sondern um deinen Unglauben. Il s'agit pas de la grandeur de ta foi, mais de ton incroyance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We'll quickly go through three types of unbelief. Wir werden uns schnell drei Arten von Unglauben anschauen. On va parler de trois façons de l'incroyance. Number one is ignorance. Erste Art von Unglauben ist Ignoranz. Le premier est l'ignorance. Amen. Remember, Satan is the prince of darkness. Darkness means ignorance, not knowing Christ. Der Satan, der Fürst der Finsternis ist. Ignoranz ist Finsternis, Christus nicht zu kennen. Et rappelez-vous que le diable est le prince du ténèbre. Puis le ténèbre signifie toujours l'ignorance parce que tu ne connais pas le Christ. If you are ignorant of the truth, what Christ called the truth, you are going to have unbelief. Wenn du ignorant gegenüber der Wahrheit bist, das was Christus Jesus die Wahrheit nennt, wirst du Unglauben ernten. Si tu es ignorant à la vérité du Christ, ce que Jésus-Christ appelle la vérité, tu vas avoir l'incroyance. And how do you overcome ignorance? How do you overcome unbelief that comes through ignorance? Und wie überwindest Romans du 10 again. Unglauben durch Ignoranz? Durch Römer 10, durch das Wort Gottes hören, so überwinden wir diesen Unglauben. Wir hören die Wahrheit und sind darüber nach. Et la question est comment tu peux surmonter cette incroyance. On peut voir la réponse dans Romains 10, c'est quand tu entends la vérité et la parole de Dieu. Amen. Amen. It is by telling them the truth. Indem wir ihnen die Wahrheit sagen. C'est en disant la vérité. Again, what Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. C'est que Jésus-Christ appelle la vérité. Amen. Amen. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. Et la foi, ça vient à travers ce que tu entends. And the second type of unbelief is disbelief. Die zweite Art von Unglauben ist Unglauben. It is belief, but it is belief on the wrong things. Okay. That you believe. Okay. Die zweite Art von Unglauben ist falscher Glauben, ein Glauben an Dinge, die falsch sind. Et le deuxième incroyance, c'est quand tu crois des choses de fausses. Amen. Believing the wrong things you have been taught. An die falschen Dinge zu glauben, die dir beigebracht worden sind. Que tu crois aux choses mauvaises que tu as appris avant le Christ. Amen. Amen. You know, a lot of churches today, their teaching is until you fast, you don't get anything from God. I don't know, you understand. Es geht um den Irrglauben. viele Gemeinden beispielsweise glauben an einen Irrglauben, beispielsweise, dass du erst Dinge von Gott bekommst, wenn du fastest. Comme par exemple, il y a beaucoup des églises qui disent que tu peux jamais recevoir quelque chose de Dieu si tu ne jeûnes pas. Amen. Again, a lot have been taught that until you fast, you cannot get things from Christ. Viele wurden darin gelehrt, dass erst wenn du fastest, kannst du Dinge von Christus empfangen. Beaucoup de gens ont appris que jusqu'à ce que tu jeûnes, tu peux jamais recevoir des choses du Christ. It is a big lie because of what they call fasting. Aber es ist eine große Lüge wegen dem, was sie Fasten nennen. Et c'est un grand mensonge à cause de ce qu'ils appellent la jeûne. Amen. Amen. Because what they call fasting is going without food. Denn das, was sie Fasten nennen, bedeutet auf Essen zu verzichten, auf Nahrung zu verzichten. Et pour eux, jeûner, ça signifie que tu ne manges pas toute la journée. Amen. A lot of things, wrong things has been written into our hearts. Viele falsche Lehren wurden in unser Herz geschrieben. Il y a beaucoup de doctrines fausses qui ont été écrites dans notre cœur. A lot believe in religion, not in Christ. Viele glauben jetzt an Religion und nicht an Christus. Il y a beaucoup de gens qui croient à la religion mais pas au Christ. If you are in the church that do not believe in anything Holy Spirit or anything Spirit, you are a problem. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo du nicht über den Heiligen Geist glaubst, nicht über das Geistliche glaubst, dann hast du ein Problem, weil das dein Glauben angreifen wird. Et si tu es par exemple dans une église qui ne croit pas au Saint-Esprit ou bien qui refuse des choses spirituelles en général, as-tu un grand problème? On va lire Galates 5. Galates 5. You can never walk with Christ. Du kannst niemals mit Christus wandeln. Oder Christus kann auch nicht mit dir wandeln. Là, tu ne peux pas marcher avec le Christ et le Christ ne peut pas aussi marcher avec toi. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Praise the Lord. Alléluia. Galatians 5, 25. Galatians 5, verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lassen wir uns auch im Geist wandeln. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. They don't believe Christ can heal. Sie glauben nicht, dass Christus dich heilen kann. Les gens ne croient pas que le Christ peut le sauver. Or can be your provider of anything. Er dein Versorger ist. Ou bien qu'il est ton, il prend soin de toi. Amen. He can provide you your mate. Dass er deinen Ehepartner versorgen kann. They don't believe it. Also, dass er dir deinen Ehepartner bringen kann, besser gesagt. Daran glauben sie nicht. Les gens ne croient pas que Dieu peut te donner ton époux. They believe that you just go to, you know, go and be looking for by yourself. Sie glauben daran, dass du dich selbst auf die Suche machen musst. Ils croient que tu dois chercher ton époux toi-même. If Christ cannot heal you, he cannot provide you what he desires for you. How can he save you? Wenn Christus nicht dein Versorger ist, wie kann er dein Retter sein? I don't know if somebody's getting Et si tu ne crois pas que Jésus-Christ est ton fournisseur, comment il peut être aussi ton sauveur? Amen. Mm-hmm. If he cannot heal you, if he can do it, which is it's easier to heal and to save. Was ist einfacher, zu heilen oder zu retten? Et qu'est-ce qui est plus facile, guérir ou bien sauver? Amen. To heal is easier. Heilung ist natürlich einfacher. Guérir, c'est plus facile. If he can save you, he can also heal. Aber wenn er dich gerettet hat, dann hat er dich auch schon lange geheilt. Ça signifie un peu de te sauver là, il peut aussi te guérir. Amen. Amen. If you have all this in your body meaning your heart. Wenn du all das auf deiner Tafel hast, deine Tafel bedeutet dein Herz. Et si tu as toutes ces choses dans ton tableau, dans ton tableau, sur ton tableau, et ton tableau et le corps. You have to clean it before you can write the right things. Musst du das alles rausradieren aus dieser Tafel, wegradieren aus von dieser Tafel, damit du was Neues reinschreiben kannst. C'est là où tu as tout effacé qui est dans ton tableau pour écrire des nouvelles choses. The first is more easier because no cleaning. But speak the truth to them. Das erste ist einfacher. The first. Praise the Lord. Hallelujah. The first, which is ignorant, is more easier. Amen. Because you just give them the truth. Okay. But this very one, you have to clean something. No. Because you cannot write on a written board. Mm-hmm. Die erste Art von Unglauben, diese Ignoranz, ist einfacher, weil da gibst du den Leuten einfach nur die Wahrheit. Aber ja, dieser zweiten Art von Unglauben, dieser Irrglauben, da muss erstmal diese Tafel gereinigt werden, bevor sie empfänglich sind für die Wahrheit. Donc le premier en croyance, donc l'ignorance est plus facile parce que cette personne qui est ignorant concernant la vérité, c'est là où tu peux donner cette personne la vérité. Mais si par exemple cette personne a le deuxième en croyance, c'est là où ça devient plus difficile parce que son tableau est déjà rempli avec des mensonges. Praise the Lord. Renouveler tout ce qu'on a dit sur ce tableau. Praise the Lord. Hallelujah. They have been believing before, you know, before you are not speaking to them. They have been believing on things. Sie haben vorher an Dinge geglaubt. They have lies already. An Lügen geglaubt, bevor du zu ihnen gekommen bist. Und die Wahrheit mit ihnen teilst. Aber jetzt hören sie die Wahrheit. Parce que ces gens-là, ils ont déjà cru des choses avant qu'ils attendent la vérité. Et ils ont été remplis avec des mensonges. Amen. Amen. The lies they once believed will fight the truth. Und die Lügen, die sie einst geglaubt haben, werden natürlich diese Wahrheit, die sie jetzt von dir hören, angreifen. Et les choses qui, ou bien, disons, tous les mensonges vont toujours combattre la vérité que tu leur donnes. Amen. Amen. Your faith is the truth. Dein Glaube ist die Wahrheit. Ta foi est la vérité. That you now receive. Die du empfängst. Que tu reçois. The true message you now receive. Die wahre Botschaft, die du jetzt empfängst. Le vrai message que tu as reçu. Amen. Amen. Now only believe. Jetzt müssen wir nur noch daran glauben. Maintenant tu dois seulement croire. Believe the true message of Christ. An die wahrhaftige Botschaft von Christus Jesus glauben. Glaube au vrai message du Christ. Continue to act on it. Und weiterhin danach handeln. Et continue à agir selon la vérité. The oath. It will clean the oath. Because the truth always kicks out lies. Amen. Es wird nach und nach das Alte auslöschen, weil die Wahrheit wird immer wieder die Lüge verscheuchen. Et quand tu crois que tu agis selon la vérité, là peu à peu les mensonges que tu as appris vont être effacés parce que la vérité détruit toujours les mensonges. Praise the Lord. Amen. And the third is the natural unbelief. Und die dritte Art von ist der natürliche Unglauben. Et le troisième incroyance est l'incroyance naturelle. Amen. Amen. Where when you pray for a person, they fall down and they die. Instead of being healed or well. Amen. They just fall down and die. You just naturally think it is not working. Wo du beispielsweise für eine Person betest und die Person, also die krank ist, du betest für sie und auf einmal kippt sie um und stirbt. Und du glaubst nicht mehr und glaubst, dass es nicht funktioniert hat. Et l'incroyance naturelle est par exemple quand tu pries pour une personne malade et puis quand tu pries, mais après avoir prié, cette personne tombe et puis est mort. C'est là où tu vas voir l'incroyance. Amen. Amen. It's like, you know, sometimes when you pray for somebody against something, and immediately you can see that very, after the prayer, that something is coming again. Amen. Immediately you just, you know, allow to just believe nothing work. Gegen eine bestimmte Sache und nachdem du für diese Person gebetet hast, kommt diese bestimmte Sache wieder und du denkst, okay, das Gebet hat anscheinend nicht funktioniert. Das ist eine natürliche Art von Unglauben. Ou bien si par exemple tu pries pour une personne contre quelque chose et puis cette chose que tu as détruite revient encore, c'est là où tu vas voir l'incroyance naturelle. Amen. Tu crois que cette chose a jamais quitté cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. And that's one of the reasons why Jesus was always, once he was going to pray for people, he separated people. Because of that natural unbelief. Der Grund, weshalb Jesus Christus, wenn er für Leute gebetet hat, manchmal einige Leute mitgenommen hat und andere Leute nicht mitgenommen hat in diesen Kreis, wegen dem natürlichen Unglauben. Et c'est ça pourquoi quand Jésus Christ voulait prier pour des gens, il a toujours séparé ses disciples, parce qu'il ne voulait pas que cette incroyance naturelle est développé au milieu de lui. Praise the Lord. Hallelujah. If you have a pain and you pray and the pain is still there, you are going to think it did not work. Wenn du Schmerzen hast und betest, diese Schmerzen immer noch da sind und vielleicht sogar schlechter sind, denkst du, dass das Gebet gar nicht funktioniert hat. Et si par exemple tu as des douleurs, que tu pries aussi contre ces douleurs, mais sont toujours là tu vas penser que ces douleurs ont jamais quitté ton corps. Your five senses is telling you something. Deine fünf Sinne sprechen gerade zu dir. Parce que tes cinq sens parlent à toi aussi. What you feel, what you see, what you think, what you taste, what you smell, they are telling you something. It did not work. Was du fühlst, was du siehst, was du hörst, was du denkst, wird dir zeigen, wird dir sagen, dass es nicht funktioniert hat. Et les choses que tu sens, tu vois, tu écoutes, vont toujours parler contre la vérité et puis parlent aussi contre de ce que tu viens de prier. The five senses are working against you. Und deine fünf Sinne kämpfen gegen dich. Et tes cinq sens travaillent contre toi. Amen. Amen. That was what also affected them in Mark 9. Es ist auch das, was sie in Markus 9 angegriffen hat, beeinflusst hat. Et les cinq sens, donc l'incroyance naturelle a aussi influencer les disciples dans Marc 9. Amen. Amen. If you remember there, immediately, you know, Jesus himself, when he prayed for this young man fell down, it was as if he was dead. Natural unbelief will come in. If you allow it to come in, that child will be dead. It will not work. And he will not be healed. Nothing will work. But if you allow, if you don't have that natural unbelief, then things work.